Konstanz ist eine geile Stadt, denn dort lebt meine Frau. Seine Frau. Sie kommt aus Dresden, das interessiert hier keine Sau. Sau. Ich komme aus dem Norden und Stefan ist von ich hier. Bin von hier. Konstanz ist eine geile Stadt, drum bleiben wir für immer. Immer hier. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, da grüßt mich jeder nett. Konstanz ist eine Kleinstadt, da finde ich mich zurecht. Doch sitze ich in der Kneipe, dann bleib ich ganz allein. Denn die Konstanzer wollen immer nur. Und dass ich sein. Konstanz ist eine geile Stadt, denn dort lebt meine Frau. Seine Frau. Sie kommt aus Dresden, das interessiert hier keine Sau. Keine Sau. Ich komme aus dem Norden und Stefan ist von ich hier. Bin von hier. Konstanz ist eine geile Stadt, drum bleiben wir für immer hier. Die Schweizer rasen durch die Straßen, sind rücksichtslos im Verkehr. 100.000 gibt es schon und es werden immer mehr. Sie blockieren die Parkhäuser und sind niemals stumm. Niemals stumm. Sie haben halt viele Euro-Scheine, drum nehmen wir es ihnen. Niemals krumm. Konstanz ist eine geile Stadt, denn dort lebt meine Frau. Lebt seine Frau. Die kommt aus Dresden, das interessiert hier keine Sau. Keine Sau. Ich komme aus dem Norden und Stefan ist von ja, hier. Ich bin von hier. Konstanz ist eine geile Stadt, drum bleiben wir für immer. Immer hier. Konstanz hat den Bodensee, das Münster und den Rhein. Und den Rhein. Dort springen wir im Sommer ganz fröhlich nackig rein. Konstanz hat eine Brauerei, das Bier ist gar nicht schlecht. Gar nicht so schlecht. Doch ein Pokler kostet 10 Euro, das finden wir hier. Ungerecht. Konstanz ist eine geile Stadt, denn dort lebt meine Frau. Lebt seine Frau. Die kommt aus Dresden, das interessiert hier keine Sau. Keine Sau. Ich komme aus dem Norden und Stefan ist von hier. Von hier. Konstanz ist eine geile Stadt, drum bleiben wir für immer. Immer, immer, immer, immer, immer, immer, immer hier.